Alles gut, Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, unserem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, Allah, tabarak wa ta'ala, sagte sinngemäß in seinem edlen Buch, bleib auf dem geraden Weg standhaft, genauso wie es dir angeordnet worden ist, und ebenso diejenigen, die mit dir sich Allah subhanahu wa ta'ala zuwenden. Und ebenso sagt Allah azza wa jal, wahrlich diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und hiernach standhaft bleiben, auf dem geraden Weg standhaft bleiben, auf sie werden die Engel hinabsteigen und zu ihnen sagen, dass sie keine Angst haben brauchen, noch traurig sein müssen, und sie sollen sich freuen über den Paradiesgarten, der ihnen stets versprochen worden ist. Und wir bitten nun Allah Azza wa Jal regelmäßig in unseren Gebeten, durch Ihdina Sirat al-Mustaqim, leite uns auf den geraden Weg, genau diese Standhaftigkeit. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wurde einst gefragt, und ein Mann sagte zu ihm, O Gesandte Allahs, sag mir etwas über den Islam, wonach ich nach dir niemanden mehr fragen brauche. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sag, ich glaube an Allah, und hiernach sei standhaft auf dem geraden Weg. Meine lieben Geschwister, der gerade Weg ist derjenige, der keine Krümmung aufweist von der Wahrheit, der einen direkt zur Wahrheit führt, auf den kürzesten und knappsten Weg. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Eigenschaften dieser Menschen, oder er hat diese Menschen ebenfalls in Surat An-Nisa erwähnt, als er sagte, diejenigen, die Allah und seinem Gesandten und dem Gesandten gehorchen, das sind diejenigen, die zusammen sein werden mit denen, denen Allah Gnade erwiesen hat, unter den Propheten, den besonders Gläubigen, den Märtyrern und den rechtschaffenen Menschen. Welch gute Gefährten diese doch nur sind. Meine lieben Geschwister, zum Vergleich. In diesem Leben macht der eine oder der andere ein Geschäft auf, und sobald er die Genehmigung erhalten hat, um dieses Geschäft zu eröffnen, und seinen Laden dementsprechend vorbereitet hat und eingerichtet hat, und seine Arbeiter, dann sucht er sich die Arbeiter und stellt sie an. Und die Frage ist, hat er auch berechnet, dass dieses Geschäft, das er errichtet hat, auch Nachteile mit sich bringt, beziehungsweise Opfer mit sich bringt, und zwar, dass er zum Beispiel dafür Zeit opfern muss, er muss Energie hineinstecken, er muss Überlegungen anstellen, er muss regelmäßige Erneuerungen durchführen und Instandhaltungen und so weiter und so fort. Wenn er diese Sachen nicht ebenfalls berücksichtigt, dann wird sein Geschäft nach und nach abnehmen und nach schlechter laufen. Und es kann sogar sein, dass dieser Laden am Ende des Tages für ihn ein Grund zur Reue sein wird, weil er sich sagt, hätte ich doch diesen Laden niemals geöffnet. Aber der Grund dafür ist, dass er nicht standhaft auf dem sozusagen auf dem geraden Weg war, um dieses Geschäft, um die Geschäftsherausforderungen zu erfüllen. Er hat nicht diese Sachen gemacht, die er eigentlich machen muss, um auf diesem Weg des Handels zu bleiben. Und das Gleiche gilt ebenfalls für jemanden, der etwas gelernt hat oder etwas studiert hat. Er bewegt sich von einer Stufe zur nächsthöheren Stufe. Je mehr er lernt, dann bekommt er Zeugnisse, dann wird er vielleicht irgendwo eingestellt aufgrund seiner Zeugnisse und aufgrund seines Wissens, dass er sich in dem Fach so und so angeeignet hat. Aber wenn er aufhört, das umzusetzen, was er gelernt hat, wenn er aufhört zu arbeiten in dem Bereich, den er studiert hat, wenn er nicht das wiederholt, was er gelernt hat, und sich nicht weiterentwickelt, dann wird auch dieses Wissen immer weniger werden, bis am Ende des Tages nichts anderes als ein paar Überschriften übrig bleiben von dem, was er irgendwann einmal gelernt hat. Und so sehen wir, das ganze Leben ist auf dieser Sache aufgebaut. Das ganze Leben ist darauf aufgebaut, dass man sich bewegen muss auf diesem geraden Weg, der zu dem Ziel führt, das man letztendlich erreichen möchte. Und es gibt keine Ruhephase. Entweder bewegt man sich vorwärts oder man bewegt sich rückwärts. Und sobald der Mensch auf diesem geraden Weg, auf diesem Weg zu dem Ziel, das er erreichen möchte, egal ob es jetzt Wissen ist oder ob das jetzt dieses Geschäft ist, was er öffnen möchte oder etwas anderes, sobald er stehen bleibt, bedeutet es, dass er sich einem größeren Problem ausgesetzt sieht und deswegen nicht weitermachen kann. Und das führt dann dazu, dass er rückwärts geht. Meine lieben Geschwister, ihr seid Fastende in diesem Monat. Und der Muslim in diesem Monat hat sich Allah subhanahu wa ta'ala zugewandt durch die Ausführung von oder durch die Umsetzung der Anordnungen Allahs tabaraka ta'ala, wie durch das Pflichtfasten, wie durch das freiwillige Gebeten danach, durch das Lesen des Koran al-Karim, durch die Sadaqa, dadurch, dass er von Sünden Abstand genommen hat, dadurch, dass er seinen Blick gesenkt hat vor Verbotenen, sein Gehör ebenfalls, dass er nichts Verbotenes zu sich, dass er nichts Verbotenes verschlungen hat und dass er sich zurückgehalten hat davor, Unverschämtes auszusprechen oder anderen Menschen Unrecht zu tun. Diese Sache hast du jetzt mit eigenen Händen selbst ausprobiert, mehrere Tage lang, einen ganzen Monat lang. Und sicherlich gehört es nicht zum gesunden Menschenverstand und auch nicht zur Weisheit und auch nicht zum aufrichtigen Ratschlag einem selbst gegenüber, dass man nach diesem Monat in diesen Dingen nachlässig wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß im Koran al-Karim, dies für jeden von euch, der einen Schritt vorwärts oder rückwärts machen möchte. Und das weist eben darauf hin, es gibt keine Stelle auf diesem geraden Weg, auf der du stehen bleibst, sondern es ist immer eine Sache von Vorwärtsbewegung oder eben Rückwärtsbewegung. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die 5 Gebete und auch das regelmäßige Verrichten des Freitaggebetes und das Fasten im Monat Ramadan, das alles sind Taten, die Sünden tilgen, die dazwischen getan werden, sofern man die großen Sünden vermeidet. Und das ist eine große Gunsterweisung Allahs tabaraka wa ta'ala, durch die sich der Muslim reinigen kann vor seinen Sünden. Und das zeigt, dass man darauf achten muss, seinen Körper reinzuhalten und auch seine Seele reinzuhalten. Und wenn der Mensch aber nicht darauf achtet, dass er sich regelmäßig reinigt durch diese Ibadat, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgezählt hat, und darin nachlässig wird und vielleicht sogar Sünden begeht, dann ist es klar, dass sein Iman sinkt und dass sein Zustand schwächer wird, als er vorher gewesen ist. Im Gegensatz dazu, derjenige Mensch, den Allah subhanahu wa ta'ala dazu gebracht hat, diese Sachen umzusetzen. Er ist ständig der Tauber, er macht ständig Tauber durch diese Gottesdienste, die er macht, weil sie tilgen ja die Sünden. Er ist ständig, macht er Tauber und wendet sich Allah tabaraka ta'ala reuevoll zu. Das ist derjenige, den Allah subhanahu wa ta'ala Großartiges versprochen hat. Er sagte sinngemäß übersetzt, außer diejenigen, die sich Allah reuevoll zuwenden, glauben, rechtschaffen handeln, das sind diejenigen, denen Allah ihre Sünden in gute Taten umwandeln wird. Und Allah war schon immer diesen Menschen gegenüber besonders vergebend und gnadenvoll. Meine lieben Geschwister, die Menschen sind unterschiedlichen Ranges bei der Umsetzung des Buches Allahs, tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal teilte die Menschen das Buch des Koran al-Karim geerbt haben. Er sagte sinngemäß, dann haben wir dieses Buch denjenigen von unseren Dienern zum Erbe gegeben, die wir auserwählt haben. Unter ihnen gibt es manche, die sich selbst Unrecht tun. Dann gibt es andere, die spärlich damit umgehen, und wiederum andere, die sich beeilen mit und wetteifern mit den guten Taten durch die Erlaubnis Allahs Azza wa Jalla. Diese drei Stufen, das sind alles unsere Geschwister, das sind alles Muslime. Die erste davon sind diejenigen, die sich selbst Unrecht tun, weil sie Sünden begehen. Sie werden dafür zur Rechenschaft gezogen, aber es sind Sünden, die keinen Kufr darstellen und deswegen sie nicht aus der Religion des Islam hinaus befördern. Die zweite Stufe sind diejenigen, die ich gesagt habe, die spärlich damit umgehen. Das sind diejenigen, die das tun, was sie eigentlich tun müssen, aber gleichzeitig das Verbotene unterlassen. Und dann gibt es die dritte Stufe, das ist die höchste Stufe, das sind diejenigen, die um das Gute wetteifern. Die sich Mühe geben, anderen vorauseilen durch die Umsetzung der Pflichten, aber auch gleichzeitig viele freiwillige Taten tun und sich nicht nur vom Verbotenen zurückhalten, sondern auch von denjenigen Sachen, die verpönt sind, von den Sachen, die makruh sind. Lieber Bruder, lieber fastender Bruder, liebe fastende Schwester, achte darauf, dass du Ikhlas hast für Allah tabaraka ta'ala in deinen Gottesdienst. Und halte dich an die Sunna seines Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn du weißt nicht, welche deiner Taten bei Allah tabaraka ta'ala angenommen werden. Und wenn du Dua machst, weißt du auch nicht, welches deiner Bittgebete erhört werden. Es kann sein, dass du ein Bittgebet sprichst und dies zu einer Zeit, in der die Tore des Himmels geöffnet sind und dein Gebet erhört wird. Du bist auf dem Weg, lieber Bruder, liebe Schwester, du bist auf dem Weg zu einer Abrechnung. Du bist auf dem Weg zu einer Situation, in der deine Taten abgewogen werden, in der die Jalousien aufgedeckt werden. So bereite dich eben auf diesen Tag vor, und es ist nämlich eine Prüfung steht dir bevor, die endgültig ist. Nach dieser Prüfung gibt es nur einen Paradiesgarten oder ein Höllenfeuer. Deswegen, lieber Bruder, sei nicht leichtsinnig. Und wenn du nachts wach bleibst, dann bleib nachts wach, weil es einen guten Nutzen für dich gibt, einen sinnvollen Nutzen für dich gibt. Übertreibe es nicht mit dem langen Schlafen und übertreibe nicht mit dem vielen Essen. Schlaf wenig und iss nicht zu viel, denn all diese Sachen werden dir das Diesseits und das Jenseits, oder besser gesagt das Jenseits, schwerer machen. Und es wird dir schwerer fallen, Gottesdienste umzusetzen. Und wehe dir davor, dass du das Jenseits verkaufst für das Diesseits. In diesem Leben gibt es Genuss, aber dieser Genuss ist nicht nur wenig, sondern er ist auch vergänglich. Und der Genuss im Jenseits ist viel gewaltiger und er ist unvergänglich. Wallahu tabarak ta'ala.